Natürlich fällt das der Wikipedia-Gemeinde auf. Und bei Wikipedia sind ja solche Diskussionen schon lange im Gange, die darum gehen, wer darf was verändern, wer kommt da überhaupt zu Wort. Aber ich denke mal, dass wenn man sich ein bisschen aufregt über diese sogenannten Manipulationen bei Wikipedia, hat man falsch verstanden, wie das System dort funktioniert. Dann erklären Sie uns das doch gleich mal. Es ist so, Wikipedia ist ja als eine offene Enzyklopädie angelegt. Das heißt, jeder Mensch im Prinzip, der sich im Internet bewegt, kann sich auch sozusagen dort beteiligen, neue Artikel einbringen, andere Artikel verändern. Und zwar in aller Regel so, dass eine Anonymität bewahrt wird, also eher für andere sozusagen Nutzer dann nicht mehr sichtbar ist. Das heißt, wir wissen also nicht, wenn wir so einen Wikipedia-Artikel lesen, von wem kommt der, wer hat das gemacht, wer hat Änderungen daran vorgenommen. Und spätestens, wenn es um Politik, wenn es um Religion oder wenn es um ökonomische Interessen geht, dann schreiben die Nutzer von Wikipedia eben auch nicht neutral, sondern schreiben entsprechend ihrer Auffassungen. Das heißt, da hat man, glaube ich, ein falsches Bild auch von der Objektivität von Realität, die da bei Wikipedia zu finden ist. Aber wenn Laurenz Mayer zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, da über sich selbst schreibt, würden Sie da nicht erwarten, dass er dazu schreibt, Achtung, war ich? Ja, sowas ist natürlich bei Wikipedia gar nicht vorgesehen. Und das ist das Prinzip, es soll eigentlich immer anonym sein. Und die Schwierigkeit, die hier auftritt, ist natürlich, dass Wikipedia, das ist ja ein System, was eigentlich kaum redaktionell kontrolliert wird. Und wenn Sie im Presserecht sowas haben, dass jemand, der sich falsch dargestellt wird, das Recht zu einer Gegendarstellung hat, dann gibt es sowas bei Wikipedia natürlich nicht. Und von da kann ich es zunächst mal nachvollziehen, dass Menschen auch an ihrer eigenen Wikipedia-Seite basteln, um was aus ihrer Sicht richtig zu stellen. Das finde ich selbst auch sozusagen weniger problematisch als ganz andere systematische Manipulationen, die dort im System stattfinden. Aha, und welche? Es ist ja so hier, das, was da gerade skandalisiert wird, da geht es ja nur um einzelne Seiten. Was wir aber auf der anderen Seite beobachten können, ist, dass es sozusagen ganz systematische Veränderungen gibt. Es gibt einfach Gruppen von, ich will sie mal neutral nennen, sozusagen von weltanschaulich Interessierten, die Teams bilden und Wikipedia ganz gezielt nach Inhalten durchsuchen, die nicht ihrer Weltanschauung entsprechen und da entweder die ganzen Seiten löschen oder versuchen, einige Einträge quasi in ihrer Hinsicht sozusagen umzuändern. Das betrifft sowohl den religiösen als auch den politischen, aber letztlich auch so einen allgemeinen weltanschaulichen Bereich. Und was für Gruppen sind das? Welche religiösen Orientierungen stecken dahinter? Ja, also ich will es jetzt gar nicht mal an den religiösen festmachen, aber es gibt zum Beispiel Gruppen, die ein ganz bestimmtes, ich will mal sagen, sehr streng konservativ naturwissenschaftliches Weltbild haben und alle sozusagen alternativen Gedanken, alle alternativen Lesarten, jedes Verständnis von Wissenschaft, das weniger dogmatisch oder weniger orthodox ist, wird abgelehnt und entsprechend werden auch die Seiten manipuliert. Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit dem Mediensoziologen Michael Schätzsche über Eigenwerbung und andere Phänomene bei Wikipedia. Jetzt haben wir auch gerade gehört, es gibt diese Idee eines Qualitätssiegels bei Wikipedia. Das würde das ja verschieben in Richtung einer objektiveren Enzyklopädie. Was halten Sie von der Idee? Das kommt natürlich ganz drauf an, wer dann tatsächlich solche Siegel vergibt. Also wenn ich dann lese, ja, das sind eben qualifizierte Nutzer, die das schon lange machen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass gerade oftmals die vielen Nutzer sind, die lange dabei sind bei Wikipedia, die dort auch eine ganz bestimmte Politik betreiben. Man könnte das mal relativ gemein auf den Punkt bringen, wer eine ganz feste Meinung hat und ganz fest von seinem Weltbild überzeugt ist, der ist auch derjenige, der sich sehr viel bei Wikipedia einbringt und dort sehr aktiv ist. Und ob das dann immer gerade die richtigen Leute sind, sozusagen, um jetzt Artikel zu beurteilen, das möchte ich doch mal in Frage stellen. Und zum Zweiten ist es auch so, dass wir uns vielleicht bei Netzwerkmedien grundsätzlich von der Idee verabschieden müssten, dass es Fakten gibt. Natürlich gibt es Fakten, wenn wir über, sagen wir mal, den Schlammpeitzer, einen seltenen Süßwasserfisch reden. Aber die Fakten bei der Frage, wie ist die Politik Russland zu beurteilen, wie ist denn die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei zu beurteilen, da gibt es im Grunde nur konkurrierende Deutungen und Lesarten. Und da ist es ein Fehler zu erwarten, dass wir da irgendwelche objektiven Fakten finden können. Was würden Sie uns Nutzern raten? Wie sollen wir umgehen mit Wikipedia? Also mein Tipp wäre immer sozusagen Wikipedia, dass das, was wir dort finden, nicht als Fakten, sondern zunächst mal als Fiktionen anzusehen. Und als Fiktion tatsächlich? Ja, ich würde das so mal sagen, so das sind Fiktionen, die manchmal sozusagen behaupten, sie würden Fakten sein. Oftmals sind es aber Fakten in Häkchen, die nur die Qualität von Fiktionen haben. Und ich kann immer nur raten, erstmal, was ich bei Wikipedia lese, überhaupt nicht zu glauben, sondern mich eher auf das zu verlassen, was wir tatsächlich irgendwo anders mit dem Namen auch eines Autors finden. Denn letztlich ist es ja so, wenn ich mit meinem Namen für etwas gerade stehen muss, wenn ich quasi meine Reputation dafür hergebe, dann überlege ich mir auch ganz genau, was ich irgendwo schreibe. Und das Ideal, was hinter Wikipedia stand, wie man das von den Wikipedia-Machern immer wieder hört, das hieß ja, wenn sich ein großes Kollektiv zusammensetzt und miteinander diskutiert über die Wahrheit eines bestimmten Phänomens, dann kommt am Ende eine Schnittmenge heraus, die so etwas wie Wahrheit abbildet. Das halten Sie für falsch? Ja, das halte ich auch für ein Missverständnis, weil es basiert ja auf die Idee, dass das Kollektiv immer klüger ist als der individuelle Autor. Und das stimmt ja nicht. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden einen Roman produzieren und daran 1000 Menschen schreiben lassen, die sehr gut mit Texten, aber auch viele, die überhaupt nicht mit Texten umgehen können. Und wenn der Roman dann fertig ist, dann würde niemand erwarten, dass er für den Literaturnobelpreis geeignet ist. Und so ist bei Wikipedia auch. Es gibt Beiträge von ganz unterschiedlicher Qualität. Es gibt wirklich Leute, die Experten sind, aber es gibt auch viele Laien, die sich schlicht übernehmen. Es ist aber entscheidend, dass wir das als Nutzer wissen und uns schlicht einfach nicht auf das verlassen, was im Wikipedia steht. Und nur wenn man sich ganz viele verschiedene Seiten anguckt, das muss man aber selber machen, dann bekommt man etwa eine Spannbreite dessen, sozusagen, was so Vorstellungen von Wirklichkeit sein könnten. Herr Schetsche, wir haben die ganze Zeit jetzt über Wikipedia geredet. Das ist ja nun wahrlich nicht die einzige Internetplattform, auf der politische Inhalte verhandelt werden. Sind denn ähnliche Phänomene der Selbstdarstellung ohne namentliche Kennzeichnung, ohne dass man weiß, wer dahinter steckt, auch auf anderen Internetplattformen zu beobachten? Ja, es ist ja so, dass ein Grundprinzip des Netzes, seit es entstanden ist, ist ja auch, dass es einen großen Bereich von Anonymität ermöglicht. Dass es einfach viele Seiten gibt, da steht zwar irgendein Name drunter, aber diese Person muss es gar nicht real geben. Oder man kann quasi unter verschiedenen Namen sozusagen auch politische Inhalte verbreiten, zum Beispiel Verschwörungstheorien behandeln oder dass ich eben auch unter diversen Pseudonymen sozusagen mit mir selbst politische Debatten führen kann. Wie ist das eigentlich in anderen Ländern, in den USA, die uns ja angeblich immer ein paar Jahre voraus sind? Wie wird da das Internet genutzt, um Politik zu kommunizieren? Schon anders als bei uns? Ich denke schon. Also der wesentliche Unterschied ist, dass die meisten Politiker verstanden haben, dass das Internet sozusagen ein zentrales Machtmittel so der neuen Gesellschaft ist. Das wird zwar sozusagen in der Bundesrepublik sind es auch mal hier und da Parteienpolitiker, jeder ist natürlich im Netz, aber diese Erkenntnis, dass wir gerade zum Beispiel, wenn wir jüngere Wählergruppen ansprechen, dann wirklich, dass ein Internet ein Instrument sein kann, wo man ganz massiv Willensbildung beeinflussen kann. Das finden wir hier noch nicht so, aber in den USA wird das natürlich gemacht und da gibt es ja auch lange die Kämpfe und Auseinandersetzungen, wer kann welche Domains besetzen, wer hat welche Plattform, wer kann sich sozusagen wo artikulieren und da ist wirklich sozusagen der politische Kampf im Netz tatsächlich schon vehement und ganz stark entbrannt und da sehen wir einfach nur die Anfänge, aber da kann man sicher davon ausgehen, dass wir das in ein paar Jahren in der Bundesrepublik auch haben werden, wenn erstmal auf der politischen Bühne angekommen ist, wie wichtig das Internet auch als Machtinstrument ist. Können Sie uns das ein bisschen klarer machen für die USA, mit welchen Methoden, mit welchen Internetwerkzeugen da gearbeitet wird? Ja, da ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass ich große Teams von Leuten beschäftige für die beiden großen Parteien dort, die quasi im ganzen Netz alle Seiten durchforsten, wo man einfach Einträge machen kann, wo jeder User einfach Kommentare abgeben kann. Und das heißt, da kann man natürlich auch Einträge abgeben dann für bestimmte politische Positionen gegen bestimmte Kandidaten. Und inzwischen ist meines Wissens so, dass die großen Parteien da große Teams dran sitzen haben, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als quasi in allen freien Foren, wo man sich beteiligen kann, ihre jeweiligen politischen Positionen auch vertreten. Und wie weit ist da das Bewusstsein der Öffentlichkeit, dem gegenüber sehr skeptisch zu sein? Ich denke, das ist da relativ gut bekannt, dass es das gibt, aber in den USA ist es ein bisschen so, dass dieses Bunte, das Farbige, auch dieses Chaotische des Netzes sozusagen eher hingenommen und eher anerkannt wird. Das ist eben so ein bisschen auch eine andere Art von Wilder Westen. Und bei uns hat man noch die Vorstellung, es ging eben alles ganz ruhig, sachlich und fair zur Sache und deswegen regt man sich auch über solche einzelnen Eingriffe halt sehr stark auf.